Abschnitt 12 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Gefangene und der Sänger. Ich walte mit leichtem und lustigem Sinn und singend am Kerker vorüber. Da schallt aus der Tiefe, da schallt aus dem Turm mir Stimme des Freundes herüber. Ach, Sänger, verweile, mich tröstet dein Lied. Es steigt zum Gefangenen herunter, ihm macht es gesellig die einsame Zeit, das krankende Herz ihm gesunder. Ich horchte der Stimme, gehorchte ihr bald, zum Kerker hin wandte ich die Schritte. Gern sprach ich die freundlichsten Worte hinab, begegnete jeglicher Bitte. Da war dem Gefangenen freier der Sinn, gesellig die einsamen Stunden. Gern gäb ich dir, lieber, so rief er, die Hand, doch ist sie von Banden umwunden. Gern käm ich, Geliebter, gern käm ich herauf, am Herzen dich treulich zu Herzen, doch trennen mich Mauern und Riegel von dir, o, fühl des Gefangenen Schmerzen. Es zieht mich mancherlei Sehnsucht zu dir, doch Ketten umfangen mein Leben. Drum gehe, mein Lieber, und lass mich allein, ich Armer, ich kann dir nichts geben. Da ward mir so weich und so wehe ums Herz, ich konnte den Lieben nicht lassen. Am Kerker nun lausch ich, von frührotes Schein bis abends die Farben erblassen. Und harren dort werd ich die Jahre hindurch, und sollte ich Trop selber erblassen. Es ist mir so weich und so sehnend ums Herz, ich kann den Geliebten nicht lassen. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Alice Stein.